Ein abscheuliches Verbrechen hat sich im US-Bundesstaat Florida abgespielt. Zwei nackte Männer liegen schwer verletzt am Boden. Was kurz zuvor passiert ist, klingt wie aus einem schlechten Horrorfilm. In einem Akt des Kannibalismus führt der eine Mann den anderen und reißt ihn durch. Erstklassiges 100% reines kolumbianisches Kot. Das ist erstklassiges 100% reines kolumbianisches Kot, Ladies and Gentlemen. Das ist erstklassiges 100% reines kolumbianisches Kot, Ladies and Gentlemen. Disco-Staffel.